Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Soundcheck. Im Studio ist heute Günther Jansen. Die Sendung trägt den Titel Die Kunst des Weglassens. In den kommenden 2 Stunden spiele ich also Musik, die ihren Reiz gerade aus dem Fehlen einzelner Instrumente und Stimmen bezieht. Es geht um alte und neue Dub-Musik. Bis 3 Uhr hier im Deutschlandfunk Dub-Musik, sozusagen von A bis Z. Z am Ende der Sendung für Scientrain, A nicht nur für Anfang, sondern eben für Audio Active. Das sind Musiker aus Tokio mit allen möglichen Varianten moderner Reggae-Musik, mal collagenhaft inklusive Soul, Funk, Elektronik etc. Oder wie eben Dub-mäßig in Dub Out of the Well, einer Version von Frog in the Well, bei der eigentliche Song nur noch am Rande vorkommt, sondern mehr als Material für eine ganz neue Abmischung dient. Produziert in Tokio und London zusammen mit Adrian Sherwood für dessen On You Label. Im weiteren Verlauf dieser Sendung noch mehr von ihm, Sherwood und dem On You Label. Im modernen Studio mit allen Möglichkeiten digitaler Technik. Es folgen jetzt aber zunächst einige ältere Aufnahmen, alle aus den 70er Jahren, und das Verfahren ist im Prinzip dasselbe, nämlich das gezielte Weglassen von zum Beispiel Gesangsspuren. Hier von der LP King of Dub Volume 1, gemischt in King Tubby's Studio in Jamaika, basierend auf Rhythm Tracks von Bunny Lee und produziert von Brett Osborne. We'll be right back. Sisters, good day. What are you doing up there? Hope you're doing fine. Well, I'm gonna make you mine, because all I've got in mind to give is love. We'll be right back. aufgenommen 1979 und kürzlich auf CD wiederveröffentlicht. Prince Farai vom Album Dub to Africa, eben mit Give Love. Prince Farai, der 1983 einem Attentat zum Opfer fiel. Als ein Begründer des Dub gilt King Tubby. Vielleicht haben schon andere Produzenten in Jamaika vor ihm mal Ähnliches gemacht oder probiert. King Tubby mit bürgerlichem Namen Osborne Ruddock stellte ganz bewusst solche Aufnahmen her. Er arbeitete in Duke Reeds Studio als sogenannter Master Cutter, das heißt, er besorgte die Überspielung der fertigen Abmischung auf die Matrize als Vorlage für die Plattenpresse. Dabei zog er sich selbst auch Acetatkopien, das sind solche aus ganz weichem Wachs, zum einmaligen Bespielen für Discjockeys mit ihren Soundsystemen, die es ja haufenweise gab und gibt auf Jamaika. King Tubby selbst zog auch mit Plattenspielern und Boxen übers Land. Bei diesen Privatüberspielungen ließ er dann mal die Gesangsspuren weg und erzielte ungeahnte Wirkung auf die Hörer. Die sogenannte Dub-Platte, die weiche Acetatscheibe, war also eine Version, sagen wir, einer 3-Minuten-Single ohne Gesang. Das war also die Geburt sozusagen der Dub-Version. In der Folge auch einfach nur Version genannt. Also wenn man auf alten Reggae-Singles auf der Rückseite meistens eine Version findet, dann steht da manchmal Dub-Version oder meistens nur Version drauf. King Tubby, wie Prince Farai auch erschossen. Bei King Tubby war es, glaube ich, 1989. The Dub Master, hier mit Roots of Dub. Humble. Just be humble. Zwei Pioniere der Dub-Musik, beide aus Jamaika, nach King Tubby eben Lee Scratch Perry. Als Produzent seines 70er-Jahre-Projektes Upsetters, ein Ausschnitt der gleichnamigen LP Blackboard Jungle Dub von 1974. Lee Perry nutzte das Mischpult vielleicht am intensivsten oder soll man sagen am verrücktesten von allen. Alle Instrumente, Spuren, auch Gesang, je nachdem, wurden verfremdet, gefaced, gedroppt, Echo bis zum Anschlag und übersteuern. Er mischte seine Dub-Version immer vom Mehrspurband direkt auf zwei Spur, intuitiv, genial in einem Rutsch und nicht wie andere Stück für Stück mit anschließendem Zusammenfügen. Nach diesen Ausflügen in die Dub-Geschichte aber erstmal weiter mit aktuellen CDs, wie einem Sampler vom Hamburger Buback-Label, Sound Navigator Setting Sail Chapter 1. Musik aus Deutschland und England ist dort vertreten. Aus Leeds hier die Iration Stepper Sweet Sounds in Dub. Hey, Señor. Hey, Señor. Hey, Señor. If you don't give me that good sweet sound from your boxes, Señor, you won't make my day, Señor. We'll be right back. won't make my face yours. The Vision aus Hannover sind ebenfalls vertreten auf dem Dub-Reggae-Sampler, von dem ich vorhin sprach. Sound Navigator, Setting Sail, darunter steht noch Foreign Outer National Reggae Style. Darauf ja die Iration Steppers, The Vision, aber danach von ihrer eigenen LP Dub Vision, also Dub-Version ihrer seinerzeit zuvor erschienenen regulären in Anführungszeichen LP. Das ist ja auch nicht neu, das ganze Album noch einmal neu als Dub herauskommen. Manchmal von denselben Leuten noch einmal gemischt, manchmal von ganz anderen, wie zum Beispiel die kastrierten Philosophen, die sich ihr letztes Album von verschiedenen Produzenten, Mischern, haben komplett remixen lassen. Hier also daraus die Dub-Version von Home, kastrierte Philosophen. Thank you. my door and I hardly know what to reply. Who am I indeed? Someone I think I must know and who surely knows me has opened the door and stands there with a firelight behind her inviting me in. This black witch shape against an orange background of fire is familiar to me since the dreams of my childhood. And the sensation becomes more and more overwhelming as she flaps up and down, blowing me into the compound, dancing in front of the flames. I step into an adobe courtyard of sculptured mud, the color of a burning rose, glowing like African flesh. Dear little donkeys and a baby camel turn to blink at me from under a palm-thatched manger. Mothers and grandmothers sit smiling around the fire. Everyone, whoever has loved me is there. I'm in Africa. Home. erschien The Next Chapter of Dub, ein Dub-Remix-Album von Renegade Soundwave aus England. Nicht das erste für diese Band, die in solchen Dub-Versionen offenbar Möglichkeiten sieht, noch mehr aus ihrer teilweise doch arg kühl kalkulierten Musik herauszuholen. Möglicherweise wird es aber erst dann richtig spannend, wenn sich völlig neue Ohren an diese Dub-Arbeit machen und nicht wie eben Renegade Soundwave das Ganze nur noch einmal anders machen, wie zum Beispiel der Mad Professor mit Massive Attack. Das zweite Album von Massive Attack, Protection, wurde von Mad Professor in seinem Londoner Studio komplett neu gemischt und durch seine Sound- und Dub-Mangel geschickt. Herausgekommen ist No Protection und daraus der Moving Dub, seine Version von Better Things. Thank you.

Zuerst der Moving Dub von Mad Professor, seine Version von Massive Attack's Better Things. Danach der Mad Professor unter seinem eigenen Namen mit Ragga Doll, mit enthalten auf der Doppel-CD Macro Dub Infection Volume 1, einer von vielen Dub-Samplern der letzten Zeit. In diesem Fall ein Überblick über die britische Dub-Szene, stilistisch dabei ganz weit gefasst und nicht nur Dub als eine besondere Spielart des Reggae, sondern eher als neu mischtechnischer Umgang mit vorhandenem Material. Und das kann sich ja auf alle möglichen Musiken beziehen: Jungle, Ambient, Industrial, Trip-Hop und was es alles sonst noch gibt. Ich spiele bis zur Nachricht noch einen zweiten Ausschnitt aus Macro Dub Infection, und zwar diesmal The Disciples mit The Struggle of Life. Watch your ride, all the youths, follow me now, with the boom shakalaka crew, see? That is the look behind Paris, right over there. Here is that sub-badland right over there. Here you have gold, which you call sinkhole. You have cliff that you will drop off. And when you drop over there, you will die and no one will ever see again. And that's why it's called, if me no call you, no come, and if me no send you, no come. That is why they call it, because there's lots of bad land over there, in the cockpit country. I drive this cockpit long time. I walk it too. I know that it is very bad. Sometimes me and myself fall down over in the cockpit, and me tell you and get all some big cut and bust head and cut foot and all them things there in the cockpit, because it's dread. And we need something good in the hills that we help with, because that can't help in the cockpit alone, can't help you, we are suffer bad. We want help in the cockpit, yeah. We want somebody to help with. Investors to come in, put up machinery, stone mill, industry, build up horses, in large cattle rearing, in large horse and all them things, them more water supply and all them things. That's what we want in the hills, that quick step in the cockpit. And as soon as we get that, it will be much better off. And I am asking the citizens of the cockpit, look behind, if me no call you, no come, and if me no send you, no come. Which it is very bad, that we will come out of this struggle of life. That God will help you, that will get that what we need over here. My good people who sent to help us, this is us. It is very bad over there. No human being is supposed to go over that cockpit. It is only burn mongoose and rat children over there. No human should not go inside of that cockpit to look at the living. There is several dead man over the cockpit. Three lick them down, and when they come back, a quick step to go doctor. Why? If you're not going to have any half, hold me back, and it's over. You hear me, that baller, yeah.